wird dein Wort und Wahrheit offenbar und stelle dich im höchsten Glanze dar. Dass du vor deine Kirche wachst, dass du des heiligen Wortes Lehren zum Segen fruchtbar machst. Dich als Helfer zu uns kehren, so wird uns denn im Frieden des Segens Überfluss beschieden.